Wer ist Jesus? Das ist eine Frage, der kann ich mich auf verschiedenen Wegen nähern. Ich kann mir einfach eine Bibel schnappen und Jesus-Geschichten lesen und gucken, welches Bild entsteht dabei von diesem Jesus? Also, welche Wunder hat dieser Jesus angeblich getan? Welche Gleichnisse hat er erzählt? Wie ist Jesus eigentlich mit Menschen umgegangen? Und dann entsteht bei mir ein Bild von Jesus. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Weg, sich der Frage zu nähern, wer Jesus eigentlich war oder ist. Ich habe dennoch mich entschieden, mich dieser Frage heute auf einem anderen Weg zu nähern. Quasi mehr, wir nennen das in der Kirche, auf einem dogmatischen Weg. Zu gucken, was ist eigentlich, wir würden heute vielleicht sagen, die Identität von Jesus. Was ist sein Wesen, seine Natur? Und das möchte ich gerne mit euch machen, indem ich mir nur einen einzigen Bibelvers mit euch anschaue. Also ihr müsst nicht groß bibelfest sein, wir machen keinen Parforce-Ritt durch die ganze Bibel. Wir schauen nur einen einzigen Bibelvers an und nicht mal einen ganzen Vers, sondern nur eine kleine Formulierung innerhalb eines Verses und gucken, was man daraus alles über die Identität von Jesus lernen kann. Und das ist, finde ich, sehr, sehr viel und ich finde das faszinierend und spannend und vielleicht mögt ihr mir da folgen. Welcher Vers ist es? Es ist 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, den lese ich euch einmal vor. Da steht: Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Gott ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und ich möchte mir mit euch nur diese eine klitzekleine Formulierung näher anschauen, nämlich: Gott ist offenbart im Fleisch. Weil ich glaube, da steckt schon ganz viel drin. Im Grunde ist dieser Vers, wenn man ihn sich einmal anschaut, selbst eine Art Mini-Glaubensbekenntnis. Also auch schon die ersten Christen hatten ihre Glaubensbekenntnisse, so wie wir vielleicht im Gottesdienst, wenn ihr Gottesdiensterfahrung habt, vielleicht kennt, dass Christen das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Wir in unserer Kirche nahezu jeden Sonntag. Und es gibt viele wirkmächtige Glaubensbekenntnisse in der Geschichte der Christenheit. Eines davon hat übrigens dieses Jahr Jubiläum. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das sogenannte Glaubensbekenntnis von Nicäa Konstantinopel, weil das Konzil von Nicäa dieses Jahr 1700 Jahre Jubiläum feiert sozusagen. Und es gibt in diesem Glaubensbekenntnis von Nicäa eine ganz starke Formulierung über die Identität und das Wesen von Jesus, die heißt: Jesus ist eines Wesens mit dem Vater. Hat das gleiche Wesen, ist eines Wesens, nicht nur das gleiche, eines Wesens mit dem Vater. Und die ersten Christen sind zu dieser Formulierung gekommen, auch weil sie in der Bibel diese Formulierung, diese starke Formulierung von Paulus gefunden haben, nämlich: Gott ist offenbart im Fleisch. Und diese Formulierung, wie gesagt, möchte ich mir mit euch näher anschauen jetzt. Und zwar möchte ich das gerne auf drei Ebenen tun. Weil ich glaube, man kann auf drei Ebenen etwas lernen in diesem Vers darüber, wer Jesus eigentlich ist. Steigen wir an, ein mit der ersten Ebene. Auf der ersten Ebene stellen wir die grundlegende Frage: Wer ist Jesus? Ist er Gott oder ein Mensch? Was von beiden würdet ihr sagen, ist Jesus? Ist er Gott oder ein Mensch? Und interessanterweise gab es unter den ersten Christen beide Denkoptionen. Es gab Leute, die gesagt haben, Jesus ist Gott, und es gab auf der anderen Seite Leute, die gesagt haben, nein, Jesus ist Mensch. Gucken wir uns einmal die Fraktion an, die gesagt hat, nein, Jesus ist Mensch. Die hatten natürlich viele gute Argumente auf ihrer Seite, weil sie sagen, ey, guck doch mal in die Bibel, ist Jesus da nicht wie ein Mensch, wie alle anderen auch? Muss Jesus nicht schlafen wie ein Mensch? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist auf einem Boot und Jesus schläft. Und Gott schläft nicht. Das steht sogar in der Bibel. Also wenn Jesus schläft, dann muss er ein Mensch sein. Jesus hat Durst. Am Kreuz sagt Jesus, ich habe Durst. Und Gott hat keinen Durst. Menschen haben Durst. Also ist Jesus ein Mensch. Jesus blutet am Kreuz. Bluten tun nur Menschen. Also, Jesus ist ein Mensch. Wir können vielleicht zugestehen, dass Jesus ein besonderer Mensch gewesen ist. Einer, der, man kann sagen, eine einzigartige Verbindung hat zu Gott. Und der deswegen vielleicht auch bestimmte Ehrentitel tragen darf. Also, man darf Jesus vielleicht den Ehrentitel beimessen, dass er der Sohn Gottes genannt wird. Aber am Ende, was ist sein Wesen? Er ist und bleibt ein Mensch. Das war die eine Fraktion unter den ersten Christen. Und dann gab es die andere Fraktion, die dagegen gehalten hat und gesagt hat, Quatsch, Jesus ist kein Mensch, Jesus ist Gott. Jesus tut Wunder. Das kann nur Gott tun. Und er tut nicht einfach irgendwelche Wunder, er weckt Menschen vom Tod auf. Natürlich muss Jesus Gott sein. Er weiß alle Dinge. Es gibt die Formulierung in der Bibel, am Ende vom Johannesevangelium sagt Simon Petrus zu Jesus, Herr, du weißt alle Dinge. Und Jesus sagt nicht, stimmt nicht, Simon, ich weiß nicht alles. Er lässt das unkorrigiert stehen, als ob er alles weiß. Am Ende des Johannesevangeliums fällt Thomas vor Jesus auf die Knie und sagt ihm zu ihm, du bist mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt nicht, das ist ein Missverständnis, ich bin nicht Gott. Und so hat die andere Fraktion gesagt, nee, Jesus ist Gott. Vielleicht sogar so sehr Gott, dass er nicht mehr echte Haut und Knochen gehabt hat. Dass das vielleicht nur ein Missverständnis ist, wie wir das in der Bibel lesen. Er ist vielmehr sowas wie ein göttlicher Geist, der dieser Welt enthoben ist und über den Dingen schwebt. Kein Mensch, sondern Gott. Das sind die beiden Optionen. Ist er Mensch oder ist er Gott? Und wie entscheiden wir uns nun zwischen diesen beiden Optionen? Die ersten Christen blieben bei dem Satz, Gott ist offenbart im Fleisch. Denn diese Formulierung sagt, Jesus ist beides. Er ist Gott, weil Gott ist im Fleisch offenbart. Und er ist auch voll und ganz Mensch, denn Gott ist offenbart im Fleisch. Er hat einen Körper wie wir. Er kann darum auch hungern wie wir. Und als Jesus, hier ist eine Krippe hinter mir aufgebaut, als Jesus in der Krippe lag, konnte er frieren, wie auch wir frieren würden, wenn wir in einem kalten Stall liegen würden. Und deswegen sagen wir Christen über Jesus beides. Wir sagen, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Denn Gott ist offenbart im Fleisch. Es gibt auch manche Lieder, die das, finde ich, wunderbar zum Ausdruck bringen. Ich gebe ja zu, ich bin nicht so der größte Freund von unseren modernen Lobpreisliedern. Aber eins singe ich bei uns in der Gemeinde ganz gerne und ich singe das auch gerne mit den Konfirmanden, weil ich finde, es bringt so gut zum Ausdruck, dass Jesus beides ist, wahrer Mensch, wahrer Gott, vermittelt das so gut. Das Lied von Albert Frey, was für ein Mensch, was für ein Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo im Grunde beides zum Ausdruck kommt. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Aber auch was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Deswegen sprechen wir Christen davon, dass Jesus beides hat. Er hat eine menschliche Natur und er hat eine göttliche Natur. Denn Gott ist offenbart im Fleisch. Und das steht schon, wie gesagt, in diesem Satz drin. Das ist die erste Ebene, wenn ich mich der Frage nähere, wer ist Jesus? Gott ist offenbart im Fleisch, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Jetzt kommen wir zur zweiten Ebene. Und auf dieser zweiten Ebene kann ich mich fragen, wie verhält sich denn jetzt beides zueinander? Wie verhält sich die göttliche Natur zu der menschlichen Natur von Jesus? Wie verhalten sich Gottheit und Menschheit in Jesus zueinander? Und auch da gab es interessanterweise in der alten Kirche wieder beide Denkoptionen, die sich wieder diametral gegenüberstanden. Es gab auf der einen Seite Christen, die haben die beiden Naturen von Jesus ganz stark voneinander getrennt. Also sie haben Gottheit und Menschheit ganz stark getrennt voneinander gedacht. Die haben quasi sich einen Marker genommen, haben ihre Bibel aufgeschlagen und haben die Stellen markiert, mit der einen Farbe, wenn Gott dran ist, und mit der anderen Farbe, wenn der Mensch bei Jesus dran ist. Also, Beispiele. Wenn Jesus aus Wasser Wein macht, ist das Gott oder Mensch? Ist Gott. Wenn Jesus im Garten Gethsemane vor Angst zittert, ist das Gott oder Mensch? Das ist Mensch. Und so kann man die ganzen Evangelien durchgehen und immer sagen, ist es Mensch oder ist es Gott? Das Problem bei diesem Verfahren, wenn man das so stark nebeneinander stellt oder gegenüberstellt in teilweise auch, ist, dass man bei zwei Jesusen landet. Und ihr merkt schon, dass Jesus ein ziemlich blöder Plural ist. Und da steckt das Problem. Man will im Glauben nicht mit zwei Jesusen enden. Man kann Jesus nicht so aufteilen und sagen, hier ist Mensch, da ist Gott. So geht's nicht. Man kann es nicht so trennen voneinander. Dann gab es aber auf der anderen Seite eine Fraktion, die hatte, finde ich, auch nicht den genialsten Einfall. Die haben nämlich überlegt, was passiert, oder deren These war mehr, dass sich in Jesus Gott und Mensch ineinander mischt. Aber was passiert, wenn ich Gott und Mensch ineinander mische? was ist denn stärker, wenn ich Gott und Mensch ineinander mische? Dann bleibt vom Menschen eigentlich nicht viel übrig. Das ist so, jetzt mache ich einen Vergleich. Wir stellen uns vor, ich würde mir aus dem Supermarkt eine Packung Milch kaufen. Mit dieser Packung Milch würde ich an die Ostsee fahren, mich in ein Boot setzen, aufs Wasser fahren und einen Tropfen Milch in die Ostsee tröpfeln. Und es mischt sich dieser eine Tropfen Milch mit der gesamten Ostsee. Wie würdet ihr das gesamte Gemisch bezeichnen zwischen einem Tropfen Milch und der gesamten Ostsee? Es ist nicht viel Milch. Und das war tatsächlich so ähnlich ein Bild, was in der alten Kirche benutzt wurde dafür, wie sich in Jesus Gottheit und Menschheit zueinander verhalten. Und ihr merkt, dass da nicht viel vom Menschen Jesus übrig bleibt, wenn man so einen Vergleich bringt. Außerdem, wenn man Gott und Mensch mischt, vielleicht hat man dann auch am Ende so einen Halbgott oder so. Also das ist irgendwie auch eine komische Denkoption. Deswegen haben wieder die ersten Christen gesagt, wir entscheiden uns wieder mal für keine dieser beiden Denkoptionen. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, aber man darf das nicht so auseinanderreißen, dass man mit zwei Jesusen endet. Aber man darf das auch nicht so ineinander mischen, weil dann von seiner Menschheit nicht viel übrig bleibt. Und auch hier half interessanterweise wieder diese schöne Formulierung, Gott ist offenbart im Fleisch. Denn es heißt ja, beides bleibt. Gott ist offenbart im Fleisch. Es ist also nicht so ineinander vermischt, wie wenn sich sozusagen ein Tropfen Milch in der Ostsee auflöst. Es bleibt beides da. Fleisch bleibt da und Gottheit bleibt ganz da. Und gleichzeitig bildet beides eine Einheit, wird nicht auseinandergerissen. Denn Gott ist offenbart im Fleisch. Gott bleibt im Fleisch, es sind nicht zwei. Und deswegen bekennen Christen über Jesus, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er ist es ungetrennt und unvermischt. Gott ist offenbart im Fleisch. Das ist sozusagen nochmal die zweite Ebene, was dieser eine kleine Bibelvers oder sogar nur Abschnitt eines Bibelverses über die Identität, über das Wesen von Jesus aussagt. Aber wir können sogar noch mehr mit diesem kleinen Vers über die Identität von Jesus sagen. Wir kommen zur dritten Ebene des Satzes, Gott ist offenbart im Fleisch. Gott ist offenbart. Ich habe mir ja vorhin andere immer so einzelne Wörter rausgeguckt, weil ich kann das Wort Gott betonen, das sagt was aus. Ich kann das Wort Fleisch betonen. Ich habe eben das Wort im betont. Und jetzt würde ich auf der dritten Ebene das Wort offenbart gerne betonen. Denn im Körper von Jesus, im Fleisch, offenbart sich seine Gottheit. Anders gesagt, wenn ich auf den Körper von Jesus gucke, sehe ich auch etwas Göttliches, weil sich sogar in seiner körperlichen Verfasstheit, in seinem Fleisch, etwas Göttliches zeigt. Sein Körper hat Anteil an seiner göttlichen Natur. Im Körper von Jesus offenbart sich, dass er Gott ist. Oder noch etwas anders formuliert, seine göttliche Natur scheint durch seine menschliche Natur. Und das ist jetzt denken vielleicht manche, boah, jetzt steige ich aus, jetzt ist mir das zu viel. Ich will nochmal sagen, was das praktisch bedeutet, dass sogar sein Körper Anteil an seiner Gottheit hat. Jesus geht mit seinen Füßen über Wasser. Das kann nur Gott. Seine ganz menschlichen Füße tun hier etwas Göttliches. Als eine todkranke Frau bei Jesus nur den Saum seines Gewandes berührt, wird sie gesund. Weil dieser Körper etwas kann, was eigentlich nur Gott in der Tiefe tun kann, nämlich heilen. Und am Hügel von Golgatha tropft sein ganz menschliches Blut auf den Boden. Und dieses ganz menschliche Blut von Jesus hat die Kraft, die göttliche Kraft, uns Menschen zu erlösen. Das ganz menschliche Blut, dem zeigt sich etwas von seiner göttlichen Kraft. Denn in diesem Körper offenbart sich Gott. Gott ist offenbart im Fleisch. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, am Ende dieses Videos, hat das irgendwas mit meinem Glauben praktisch zu tun? Oder ist das nur theologische Spekulation, die uns eigentlich im christlichen Alltag nicht weiterhilft? Und ich würde sagen, es macht einen Unterschied. Es macht einen großen Unterschied. Ein Beispiel, oder drei Beispiele. Erstes Beispiel. Wenn ich die Bibel lese und vor Augen habe, dass sich in Jesus Gott offenbart und ich dann so eine Geschichte lese, wie als Jesus mit der Samariterin am Brunnen sitzt, in Johannes 4, Und diese Frau mit ihrer ganz verkorksten Lebensgeschichte vor Jesus sitzt. Und ich mir klar mache, Jesus ist Gott, der alles weiß. Und das lässt er auch in dieser Geschichte durchblicken, wenn ihr sie lest. Dann lese ich die Geschichte so und merke, Jesus weiß um den ganzen Schmerz dieser Frau. Er weiß alles, was ihr auf der Seele liegt. Und das heißt, für mich, für meinen Glauben, wenn ich zu Jesus komme, dann weiß ich, dass Jesus, wie Gott, alles weiß. Dass er in mein Herz sieht, dass er die Dinge in meinem Herz sogar sieht, die ich selber nicht mehr von mir kenne und verstehe. Dass er all die Themen, die ich habe, schon kennt und weiß, weil Gott es offenbart im Fleisch. Seht ihr, was das auf der für meinen Glauben für einen Unterschied machen kann? Zweites Beispiel, wie es für meinen Glauben einen Unterschied macht. Wenn Jesus Gott ist, und wenn das stimmt, was ich heute gesagt habe, dann ist und bleibt Jesus dein Bruder für alle Zeiten. Weil er Mensch bleibt für alle Zeiten. Weil er einen Körper wie du hast für alle Zeiten. Das heißt, der, von dem wir Christen sagen, er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist übrigens eine Umschreibung in der Bibel für, er hat das Weltall in der Hand. Er ist der Herr des Universums. Der Herr des Universums hat dein Fleisch und Blut. Der Herr des Universums ist dein Bruder. Du hast einen Verbündeten im Zentrum des Universums. Du hast einen Blutsverwandten im Zentrum des Universums. Ist das nicht ein Trost? Es gibt einen Dichter in unserer Kirche, der dichtet dazu in einem Weihnachtslied deshalb. Du siehst ja vor Augen da, dein Fleisch und Blut die Luft und Wolken lenken. Was will doch sich, ich frage dich, erheben dich in Angst und Furcht zu senken? Ich sage es mit meinen Worten, nicht ganz im alten Deutsch. Wovor sollen wir Christen eigentlich noch Angst haben? Der allmächtige Gott ist dein Bruder. Denn Gott ist offenbart im Fleisch, im Fleisch, wie du es auch hast. Und jetzt noch ein dritter Punkt, wo das für meinen Glauben großen Unterschied macht. Weil sich im Körper von Jesus auch seine Gottheit offenbart, kann Jesus mit seinem Körper Dinge tun, die nur Gott tun kann. Nur Gott kann allgegenwärtig sein. Deswegen glaube ich, dass wenn Jesus sagt, ich bin mit meinem Körper im Abendmahl am Altar anwesend, wenn er sagt, das ist mein Leib bei dem Brot und das ist mein Blut bei dem Kelch, dann glaube ich, er kann in jeder Gemeinde gegenwärtig sein, weil er mit seinem Körper Dinge tun kann, die eigentlich nur Gott tun kann. Er kann allgegenwärtig sein, er kann bei mir in meiner Gemeinde sein, er kann bei euch in der Kirche vor Ort sein. Und deswegen feiere ich sozusagen in jedem Gottesdienst, wo wir Abendmahl feiern, ein persönliches Weihnachten, dass Gott sozusagen unter uns wohnt, mit seinem Körper sogar. Und wir bekennen gemeinsam, wie groß das Geheimnis des Glaubens ist. Das war nur mal angeteasert, was alles in diesem Satz drin steckt, Gott ist offenbart im Fleisch. Vielleicht mögt ihr diesen Satz für euch meditieren und überlegen und gucken, hey, was sagt er mir über Jesus und auch wie Jesus mir in meinem Leben begegnet. Ich hoffe, ich konnte da einen Aufschlag zu machen. Seid gesegnet, ihr Lieben. Macht's gut.